16. Was ist zu tun? Nach all den vielen Überlegungen und Versuchen, die Botschaft der Symptome ein wenig verstehen zu lernen, steht für den Kranken eine Frage immer noch groß im Raum. Wie werde ich mit all dem Wissen nun gesund? Was muss ich jetzt tun? Unsere Antwort auf solche Fragen besteht immer nur aus dem einen Wort: Hinschauen. Diese Aufforderung wird meist zuerst als banal, einfach und nutzlos empfunden. Schließlich will man doch etwas dagegen tun, will sich ändern, alles anders machen. Was kann schon das Hinschauen ändern? In unserem ständigen Ändern wollen liegt eine der größten Gefahren unseres Weges. Es gibt in Wirklichkeit gar nichts zu ändern, ausgenommen unsere Sichtweise. Deshalb reduziert sich auch unsere Anweisung auf Hinschauen. Der Mensch kann in diesem Universum niemals mehr machen als sehen lernen. Das allerdings ist das Schwerste. Entwicklung beruht allein auf der Veränderung der Sichtweise. Alle äußeren Funktionen sind immer nur Ausdruck der neuen Sicht. Vergleichen wir als Beispiel den Entwicklungsstand unserer technischen Zeit mit dem Entwicklungsstand des Mittelalters, so unterscheidet er sich darin, dass wir in der Zwischenzeit bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten sehen lernten. Die Gesetze und Möglichkeiten selbst gab es auch schon vor 10.000 Jahren, allein man sah sie damals nicht. Der Mensch bildet sich gerne ein, dass er etwas Neues schafft und spricht daher auch stolz von seinen Erfindungen. Dabei übersieht er, dass er immer nur finden, niemals erfinden kann. Alle Gedanken und Ideen sind potenziell immer da. Nur der Mensch braucht Zeit, um sie zu integrieren. So hart es für alle Weltverbesserer klingen mag, es gibt in dieser Welt nichts zu verbessern oder zu ändern, außer der eigenen Sicht. So reduzieren sich die kompliziertesten Probleme letztlich immer wieder auf die alte Formel: Erkenne dich selbst. Dies ist in der Tat so hart und so schwierig, dass wir immer wieder gerne die kompliziertesten Theorien und Systeme zu entwickeln versuchen, um die anderen, die Verhältnisse und die Umwelt zu erkennen und zu verändern. Bei so viel Aufwand ist es dann ärgerlich, wenn all die aufgeplusterten Theorien, Systeme und Anstrengungen vom Tisch gewischt und durch den einfachen Begriff Selbsterkenntnis ersetzt werden. Der Begriff mag einfach erscheinen. Umsetzung und Verwirklichung sind es nicht. Jean Gebser schreibt in diesem Zusammenhang: Die notwendige Änderung der Welt und der Menschheit wird keinesfalls durch Weltverbesserungsversuche erreicht. Die Weltverbesserer drücken sich in ihrem Kampfe für eine, wie sie meinen, bessere Welt vor der Aufgabe, sich selbst zu bessern. Sie betreiben das übliche, zwar menschliche, aber doch betrübliche Spiel, von den anderen zu fordern, was zu leisten sie selber zu bequem sind. Aber die Scheinerfolge, die sie erzielen, entlasten sie nicht davon, Verrat nicht nur an der Welt, sondern auch an sich selbst begangen zu haben. Sich selbst verbessern heißt aber nur, sich selbst so sehen zu lernen, wie man ist. Sich selbst erkennen heißt nicht, sein Ich zu kennen. Das Ich verhält sich zum Selbst wie ein Glas Wasser zum Ozean. Unser Ich macht uns krank, das Selbst ist heil. Der Weg der Heilung ist der Weg aus dem Ich zum Selbst, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus der Polarität zur Einheit. Wenn ein bestimmtes Symptom mich darauf hinweist, was mir unter anderem zur Einheit noch fehlt, dann muss ich das Fehlende oder den Fehler sehen lernen und dadurch in meine bewusste Identifikation hineinnehmen. Unsere Deutungen wollen den Blick auf das lenken, an dem man sonst immer vorbeischaut. Wenn man es erst einmal sieht, genügt es, es nicht mehr aus dem Auge zu verlieren und immer genauer anzuschauen. Allein die ständige und aufmerksame Betrachtung überwindet die Widerstände und lässt jene Liebe erwachsen, die notwendig ist, das Neugefundene zu integrieren. Schatten anschauen heißt, ihn durchlichten. Völlig falsch, aber häufig, ist die Reaktion, das in dem Symptom entdeckte Prinzip so schnell wie möglich wieder loswerden zu wollen. So mag jemand, der seine unbewusste Aggression endlich entdeckt, mit Entsetzen fragen: Wie werde ich diese schreckliche Aggression wieder los? Die Antwort lautet: Gar nicht. Genießen Sie, dass sie da ist. Gerade das Nicht-Haben-Wollen führt ja zur Schattenbildung und macht Unheil. Die Aggression in ihrer Anwesenheit zu sehen, macht heil. Wer dies für gefährlich hält, übersieht, dass ein Prinzip nicht durch Wegschauen verschwindet. Es gibt kein gefährliches Prinzip. Gefährlich ist nur eine nicht ausbalancierte Kraft. Jedes Prinzip wird durch seinen Gegenpol neutralisiert. Isoliert ist jedes Prinzip gefährlich. Hitze allein ist ebenso lebensfeindlich wie Kälte allein. Isolierte Sanftmut ist nicht edler als isolierte Strenge. Nur im Gleichgewicht der Kräfte herrscht Ruhe. Der große Unterschied zwischen der Welt und den Weisen besteht darin, dass die Welt immer versucht, einen Pol zu verwirklichen, während die Weisen die Mitte zwischen den Polen bevorzugen. Wer erst einmal begriffen hat, dass der Mensch ein Mikrokosmos ist, verliert allmählich die Angst davor, alle Prinzipien auch in sich vorzufinden. Entdecken wir in einem Symptom ein uns fehlendes Prinzip, so genügt es schon, das Symptom lieben zu lernen, denn es verwirklicht bereits das uns Fehlende. Wer ständig voller Ungeduld nach dem Verschwinden des Symptoms schielt, hat das Konzept noch nicht verstanden. Das Symptom lebt das Schattenprinzip. Wenn wir dieses Prinzip bejahen, können wir schwerlich gleichzeitig das Symptom bekämpfen. Hier liegt ein Schlüssel. Das Akzeptieren des Symptoms macht es überflüssig. Widerstand erzeugt Gegendruck. Das Symptom verschwindet frühestens dann, wenn es dem Patienten gleichgültig geworden ist. Die Gleichgültigkeit zeigt, dass er die Gültigkeit des im Symptom manifestierten Prinzips begriffen und akzeptiert hat. All dies erreicht man allein durchs Hinschauen. Um Missverständnisse an dieser Stelle zu vermeiden, sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir hier von der inhaltlichen Ebene des Krankseins sprechen und damit das Verhalten auf der funktionalen Ebene keinesfalls zwingend vorgeschrieben wird. Das inhaltliche Hinterfragen von Symptomen muss nicht zwangsläufig bestimmte funktionale Maßnahmen verbieten, verhindern oder überflüssig machen. Unser Umgang mit Polarität sollte bereits klarstellen, dass wir jedes Entweder-Oder durch ein Sowohl-als-auch ersetzen. So lautet auch bei uns die Frage bei einem Magendurchbruch nicht, deuten oder operieren wir. Das eine macht das andere nicht überflüssig, sondern überhaupt erst sinnvoll. Doch eine Operation allein wird schnell sinnlos, wenn der Patient den Sinn nicht begriffen hat. Die Deutung allein wird genauso schnell sinnlos, wenn der Patient bereits tot ist. Andererseits sollte nicht übersehen werden, dass die große Menge der Symptome nicht lebensgefährlich ist und daher die Frage nach funktionalen Maßnahmen sich weniger dringlich stellt. Funktionale Maßnahmen berühren das Thema Heilung nie, egal ob sie wirken oder nicht. Heilung kann nur im Bewusstsein stattfinden. Offen bleibt im Einzelfall, ob ein Patient es schafft, sich selbst gegenüber ehrlich zu werden oder nicht. Die Erfahrung macht uns skeptisch. Selbst Menschen, die ein Leben lang um Bewusstwerdung und Selbsterkenntnis gerungen haben, besitzen für bestimmte Punkte oft noch eine eindrucksvolle Eigenblindheit. Hier liegt im Einzelfall auch die Grenze der Möglichkeiten, die Deutungen dieses Buches gewinnbringend auf sich anzuwenden. Häufig wird es nötig sein, sich aufwendigerer und tiefer gehender Prozesse zu unterziehen, um auf das zu stoßen, was man zuerst nicht sehen wollte. Jene Prozesse, die Eigenblindheit zu durchstoßen, nennt man heutzutage Psychotherapie. Wir halten es für wichtig, mit dem alten Vorurteil aufzuräumen, Psychotherapie sei eine Behandlungsmethode für psychisch gestörte Menschen oder psychische Symptome. Diese Anschauung mag für stark symptomorientierte Methoden, zum Beispiel Verhaltenstherapie, eine gewisse Gültigkeit haben, ist aber mit Sicherheit für alle tiefen psychologischen und transpersonal orientierten Richtungen unzutreffend. Seit der Psychoanalyse zielt Psychotherapie auf Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung unbewusster Inhalte. Aus der Sicht der Psychotherapie gibt es keinen so gesunden Menschen, dass er nicht Psychotherapie dringend nötig hätte. Der Gestalttherapeut Irving Polster schrieb: Therapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu sein. Die gleiche Meinung klingt bei uns etwas härter, wenn wir sagen, der Mensch an sich ist krank. Der einzige erfahrbare Sinn unserer Inkarnation ist Bewusstwerdung. Es ist erstaunlich, wie wenig sich die meisten Menschen um das einzige wichtige Thema ihres Lebens kümmern. Es entbehrt nicht der Ironie, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit die Menschen noch ihrem Körper angedeihen lassen, obwohl doch feststeht, dass dieser eines Tages den Würmern zum Opfer fallen wird. Dass man auch sonst eines Tages alles, Familie, Geld, Haus, Ruhm, zurücklassen muss, sollte sich ebenfalls herumgesprochen haben. Das Einzige, was das Grab überdauert, ist das Bewusstsein. Und darum kümmert man sich am wenigsten. Bewusstwerdung ist das Ziel unseres Daseins. Diesem Ziel allein dient das ganze Universum. Schon zu allen Zeiten versuchten Menschen, Hilfsmittel für den schweren Weg der Bewusstwerdung und Selbstfindung zu entwickeln. Da mag man an Yoga, Zen, Sufismus, Kabbala, Magie und andere Systeme und Exerzitien denken. Ihre Methoden und Übungen sind unterschiedlich. Ihr Ziel ist das gleiche: die Vervollkommnung und Befreiung des Menschen. Aus der westlichen, wissenschaftlich orientierten Weltsicht unserer Zeit entwickelten sich als jüngste Kinder in diesem Bunde die Psychologie und Psychotherapie. Anfänglich von der Arroganz und Hybris der eigenen Jugend geblendet, übersah die Psychologie, dass sie etwas zu erforschen begann, was man unter anderem Namen schon längst viel besser und genauer kannte. Doch wie man keinem Kind seine Entwicklung abnehmen kann, so musste auch die Psychologie ihre Erfahrungen machen, bis sie nun langsam ihren Weg zum gemeinsamen Strom aller großen Lehren von der menschlichen Seele findet. Die Pioniere sind dabei die Psychotherapeuten, denn die tägliche praktische Arbeit korrigiert theoretische Einseitigkeiten wesentlich schneller als Statistik und Testtheorie. So erleben wir heute in der Anwendung der Psychotherapie ein starkes Zusammenfließen von Ideen und Methoden aus allen Kulturen, Richtungen und Zeiten. Aller Orten ringt man um eine neue Synthese der vielen altehrwürdigen Erfahrungen auf dem Wege der Bewusstwerdung. Dass bei solchen vehementen Prozessen auch viel Abfall entsteht, sollte nicht entmutigen. Psychotherapie wird für immer mehr Menschen unserer Zeit ein geeignetes Hilfsmittel, Bewusstseinserfahrungen zu machen und sich selbst dabei besser kennenzulernen. Psychotherapie produziert keine Erleuchteten. Doch dies vermag überhaupt keine Technik zu tun. Der eigentliche Weg, der zum Ziel führt, ist lang und hart und immer nur für wenige gangbar. Doch jeder Schritt, der in die Richtung größerer Bewusstheit zielt, ist ein Fortschritt und dient dem Gesetz der Entwicklung. So sollte man seine Erwartungen an Psychotherapie einerseits nicht überstrapazieren, auf der anderen Seite jedoch sehen, dass sie heutzutage eine der besten Methoden darstellt, bewusster und ehrlicher zu werden. Wenn wir über Psychotherapie sprechen, so ist es unvermeidlich, dass wir dabei in erster Linie von der Methodik ausgehen, die wir selbst seit Jahren anwenden und die den Namen Reinkarnationstherapie trägt. Seit der ersten Publikation dieses Begriffes 1976 in meinem Buch »Das Erlebnis der Wiedergeburt« wurde diese Bezeichnung häufig übernommen und für alle möglichen therapeutischen Unternehmungen verwandt, was zu einer Unschärfe des Begriffs und zu den mannigfaltigsten Assoziationen führte. So halten wir ein paar klärende Worte über die Reinkarnationstherapie für angebracht, obwohl wir nicht die Absicht haben, konkrete Einzelheiten dieser Therapie zu erklären. Jede Vorstellung, die ein Klient sich von der Therapie macht, wird für ihn zum Hindernis. Eine Vorstellung steht immer vor der Wahrheit und verbaut die Sicht. Therapie ist ein Wagnis und soll auch so erlebt werden. Therapie will den Menschen aus seiner ängstlichen Erstarrung und seinem Sicherheitsbestreben herausführen und in den Prozess der Wandlung einfädeln. Darüber hinaus darf es kein festes Schema einer Therapie geben, will sie nicht Gefahr laufen, an der Individualität des Klienten vorbeizutherapieren. Aus all diesen Gründen gibt es von unserer Seite sehr wenig konkrete Informationen über die Reinkarnationstherapie. Wir reden nicht über sie, wir machen sie. Bedauerlich ist nur, dass dieses Vakuum von den Vorstellungen, Theorien und Meinungen derer ausgefüllt wird, die keine Ahnung von unserer Therapie haben. Aus dem theoretischen Teil unseres Buches sollte bereits klar geworden sein, was Reinkarnationstherapie unter anderem nicht ist. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Ursachen eines Symptoms in früheren Leben. Reinkarnationstherapie ist nicht eine zeitlich verlängerte Psychoanalyse oder Urschreitherapie. Daraus folgt nun nicht, dass in der Reinkarnationstherapie keine einzige Technik vorkommt, die nicht auch schon in anderen Therapien Anwendung findet. Im Gegenteil. Die Reinkarnationstherapie ist ein recht differenziertes Konzept, das auf der praktischen Ebene Platz für viele bewährte Techniken hat. Doch die technische Vielfalt ist nur das selbstverständliche Rüstzeug eines guten Therapeuten und macht noch lange nicht die Therapie aus. Psychotherapie ist mehr als angewandte Technik. Deshalb ist Psychotherapie fast nicht lehrbar. Das Wesentliche einer Psychotherapie entzieht sich der Darstellbarkeit. Es ist ein großer Irrtum, wenn man glaubt, man brauche den äußeren Ablauf nur exakt genug nachzuahmen, um die gleichen Resultate zu erzielen. Formen sind Träger des Inhaltes, doch es gibt auch leere Formen. Psychotherapie, wie natürlich auch jede esoterische Technik, wird schnell zur Farce, wenn den Formen der Inhalt verloren geht. Die Reinkarnationstherapie leitet ihren Namen von der Tatsache ab, dass in unserer Therapieform das Bewusstwerden und Durchleben vergangener Inkarnationen einen breiten Raum einnimmt. Da die Arbeit mit Inkarnationen für viele Menschen immer noch etwas Spektakuläres an sich hat, übersehen viele, dass die Bewusstwerdung von Inkarnationen zum technisch formalen Bereich unserer Therapie gehört und keineswegs Selbstzweck ist. Das Erleben von Inkarnationen allein ist keine Therapie, genauso wenig wie Schreien allein eine Therapie ist. Beides aber kann man therapeutisch einsetzen. Wir machen Inkarnationen nicht deshalb bewusst, weil wir es für wichtig oder spannend halten, zu wissen, was jemand einmal früher war, sondern wir benutzen Inkarnationen, weil wir derzeit kein besseres Hilfsmittel kennen, um unser Therapieziel zu erreichen. Wir haben in diesem Buch ausführlich dargestellt, dass das Problem eines Menschen immer in seinem Schatten liegt. Die Begegnung mit dem Schatten und dessen schrittweise Assimilation ist daher auch das zentrale Thema einer Reinkarnationstherapie. Unsere Technik ermöglicht allerdings die Begegnung mit dem großen karmischen Schatten, der den biografischen Schatten dieses Lebens um einiges übersteigt. Die Auseinandersetzung mit dem Schatten ist wahrhaftig nicht leicht. Doch es ist der einzige Weg, der letztlich zur Heilung im eigentlichen Sinn des Wortes führt. Es wäre sinnlos, mehr über die Begegnung mit dem Schatten und dessen Einverleibung zu sagen, da das Erleben tiefer seelischer Wirklichkeiten nicht durch Worte wiedergegeben werden kann. Die Inkarnationen bieten hierbei die durch andere Techniken schwer ersetzbare Möglichkeit, die Schatten mit voller Identifikation zu erleben und zu integrieren. Wir arbeiten nicht mit Erinnerungen, sondern die Inkarnationen werden im Erleben zur Gegenwart. Dies ist deshalb möglich, da es die Zeit außerhalb unseres Bewusstseins nicht gibt. Zeit ist eine Möglichkeit, Abläufe zu betrachten. Wir wissen aus der Physik, dass Zeit in Raum umgewandelt werden kann, denn Raum ist die andere Art, Zusammenhänge zu betrachten. Wenden wir diese Umwandlung auf das Problem der aufeinanderfolgenden Inkarnationen an, so wird aus dem Nacheinander ein Nebeneinander. Oder, mit anderen Worten, aus der zeitlichen Kette von Leben werden gleichzeitige räumlich parallele Leben. Wohlgemerkt, die räumliche Interpretation von Inkarnationen ist weder richtiger noch falscher als das zeitliche Modell. Beide Betrachtungsweisen sind legitime, subjektive Blickwinkel des menschlichen Bewusstseins. Jeder Versuch, das räumlich Gleichzeitige zu erleben, verwandelt bereits den Raum wieder in Zeit. Ein Beispiel: In einem Raum sind gleichzeitig nebeneinander viele verschiedene Rundfunkprogramme vorhanden. Wollen wir uns diese gleichzeitig vorhandenen Programme jedoch anhören, entsteht sofort ein Nacheinander. Dabei werden wir den Radioempfänger nacheinander auf verschiedene Frequenzen einstellen, und das Gerät wird uns entsprechend der verschiedenen Resonanzmuster mit verschiedenen Programmen in Kontakt bringen. Ersetzen wir in diesem Beispiel den Radioempfänger durch unser Bewusstsein, so manifestieren sich hier dem jeweiligen Resonanzmuster entsprechende Inkarnationen. In der Reinkarnationstherapie bringen wir den Klienten dazu, von seiner bisherigen Frequenz, von seiner bisherigen Identifikation vorübergehend loszulassen, um anderen Resonanzen Raum zu geben. Im gleichen Moment manifestieren sich andere Inkarnationen, die mit dem gleichen Realitätsgefühl erlebt werden wie das Leben, mit dem man sich bisher identifizierte. Da die anderen Leben oder Identifikationen parallel und gleichzeitig existent sind, können sie auch mit allen Sinneswahrnehmungen wahrgenommen werden. Das dritte Programm ist nicht weiter entfernt als das erste oder das zweite Programm. Zwar können wir zurzeit immer nur eines davon wahrnehmen, aber wir können beliebig umschalten. Analog schalten wir die Bewusstseinsfrequenz um und ändern dabei den Einfallswinkel und die Resonanz. In der Reinkarnationstherapie spielen wir bewusst mit der Zeit. Wir pumpen gleichsam Zeit in die einzelnen Bewusstseinsstrukturen, wodurch sie sich aufblähen und deutlich sichtbar werden. Wir lassen die Zeit wieder ab, um erfahrbar werden zu lassen, dass alles immer ins Hier und Jetzt gehört. Manchmal hört man die Kritik, Reinkarnationstherapie wäre ein sinnloses Herumsuchen in früheren Leben, obwohl doch die Probleme im Hier und Jetzt gelöst werden müssen. In Wirklichkeit lösen wir gerade die Illusion von Zeit und Kausalität auf und konfrontieren den Klienten mit dem ewigen Hier und Jetzt. Es ist uns keine andere Therapie bekannt, die so kompromisslos alle Projektionsflächen entzieht und dem Einzelnen die Verantwortung für alles überträgt. Reinkarnationstherapie versucht, einen psychischen Prozess in Gang zu setzen. Der Prozess selbst ist dabei das Wichtige, nicht die intellektuelle Einordnung oder Interpretation des Geschehens. Wir haben deshalb am Ende dieses Buches noch über Psychotherapie gesprochen, da die Meinung weit verbreitet ist, in der Psychotherapie heile man psychische Störungen und Symptome. Immer noch denkt man bei rein somatischen Symptomen selten an die Möglichkeiten der Psychotherapie. Aus unserer Sicht und Erfahrung ist aber gerade die Psychotherapie die einzige erfolgversprechende Methode, körperliche Symptome wirklich zu heilen. Eine Begründung dafür sollte sich am Ende dieses Buches erübrigen. Wer erst einmal den Blick dafür entwickelt hat, wie in jedem körperlichen Vorgang und Symptom psychisches Geschehen zum Ausdruck kommt, der weiß auch, dass allein Bewusstseinsprozesse die im Körper sichtbar gewordenen Probleme erlösen können. Wir kennen daher keine Indikationen oder Gegenindikationen für Psychotherapie. Wir kennen nur Menschen, die krank sind und von ihren Symptomen zum Heilwerden geschoben werden. Dem Menschen bei diesem Prozess der Entwicklung und Wandlung zu helfen, ist Aufgabe der Psychotherapie. Daher verbünden wir uns in der Therapie mit den Symptomen des Klienten und helfen ihnen, ihr Ziel zu erreichen, denn der Körper hat immer Recht. Die Schulmedizin macht das Gegenteil. Sie verbündet sich mit dem Patienten gegen das Symptom. Wir stehen immer auf der Seite des Schattens und helfen ihm, ans Licht zu kommen. Wir führen keinen Kampf gegen Krankheit und ihre Symptome. Wir versuchen, sie als Drehpunkt der Heilung zu benutzen. Die Krankheit ist die große Chance des Menschen, ist sein kostbarstes Gut. Krankheit ist der persönliche Lehrer und Führer auf dem Wege zum Heil. Es werden verschiedene Wege zu diesem Ziel angeboten, meist schwierige und komplizierte, doch der naheliegendste und individuellste wird meist achtlos übersehen: die Krankheit. Dieser Weg ist am wenigsten anfällig für Selbsttäuschungen und Illusionen. Deshalb ist er wohl auch so unbeliebt. Sowohl in der Therapie als auch in diesem Buch wollen wir die Krankheit aus dem üblichen engen Betrachtungsrahmen herausheben und ihre wahren Bezüge zum Menschsein sichtbar werden lassen. Wer diesen Schritt in das andere Bezugssystem nicht mitmacht, muss zwangsläufig alle unsere Aussagen missverstehen. Wer jedoch Krankheit als Weg begreifen lernt, dem wird sich eine Welt von neuen Einsichten erschließen. Unser Umgang mit Krankheit macht das Leben weder einfacher noch gesünder. Vielmehr wollen wir Mut machen, den Konflikten und Problemen dieser polaren Welt ehrlich ins Auge zu schauen. Wir wollen die Illusionen dieser konfliktfeindlichen Welt demontieren, die da meint, auf dem Fundament der Unehrlichkeit ließe sich ein irdisches Paradies errichten. Hermann Hesse sagte: Probleme sind nicht da, um gelöst zu werden. Sie sind lediglich die Pole, zwischen denen sich die fürs Leben nötige Spannung erzeugt. Die Lösung liegt jenseits der Polarität, Doch um dorthin zu kommen, muss man die Pole einen, die Gegensätze versöhnen. Diese schwierige Kunst der Gegensatzvereinigung gelingt nur dem, der die beiden Pole kennengelernt hat. Dazu muss man bereit sein, mutig alle Pole zu durchleben und zu integrieren. Solve et coagula, heißt es in den alten Schriften. Löse und binde. Zuerst müssen wir unterscheiden und die Trennung und Spaltung erfahren, bevor wir ans große Werk der chymischen Hochzeit, der Vereinigung der Gegensätze, uns heranwagen. So muss der Mensch zuerst tief hinabsteigen in die Polarität der materiellen Welt, in Körperlichkeit, Krankheit, Sünde und Schuld, um in der dunkelsten Nacht der Seele und in der tiefsten Verzweiflung jenes Licht der Einsicht zu finden, das ihn befähigt, seinen Weg durch Leid und Qual als ein sinnvolles Spiel zu durchschauen, das ihm half, sich dort wiederzufinden, wo er schon immer war, in der Einheit. Ich habe Gut und Böse gekannt, Sünde und Tugend, Recht und Unrecht. Ich habe gerichtet und bin gerichtet worden. Ich bin durch Geburt und Tod gegangen, Freude und Leid, Himmel und Hölle. Und am Ende erkannte ich, dass ich in allem bin und alles in mir ist. Hazrat Inayat Khan.